Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Uns zum Heil von Gott gesandt. Sein Lob erklingt hinaus in alle Welten, über Meer und jedes Land. Name über alle Namen, Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Der Name wie ein Morgenstern erstrahlt über Not und Nacht der Welt. Er schenket Mut und neue Hoffnungsflamme, die dann unseren Weg erhält. Name über alle Namen, Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Den müden und verzagenden Hiniden, längst vom Untergang bedroht, bringt er den lang ersehnten Himmelsfrieden und erlöst von Sünd und Tod. Name über alle Namen, Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Wenn alle anderen Namen einst verbleichen, Jesu Name ewig bleibt. Sein Purpurglanz so wunderbar wird strahlen, bis in alle Ewigkeit. Name über alle Namen, Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil.